Am nächsten Morgen schlief ich länger als gewohnt, vermutlich aufgrund der nächtlichen Aufregung, und ließ auch meinen Spaziergang ausfallen. In den 3 Folgetagen aber war ich schon früh auf den Beinen, zu einer Zeit, wenn die Luft noch frisch war und selbst die Vögel den Schnabel hielten. Ich wanderte immer bis zur Schranke und wieder zurück, wobei ich zwar viele Marschkaninchen zu Gesicht bekam, aber keine Menschen. Dabei kam ich auch am Briefkasten der Bells vorbei. Er befand sich direkt neben der Auffahrt und war von Rhododendren bereits ganz zugewachsen. Auch das Haus war von der Straße aus kaum zu sehen. Es lag geschützt hinter Bäumen und noch mehr Rhododendron. Wenn ich in der Woche auf dem Weg zum Supermarkt an dem Haus vorbeikam, parkten oft die Fahrzeuge von Gartenbaufirmen davor oder man hörte Laubbläser bei der Arbeit. Abgesehen davon, glaube ich, lebte sie weitgehend allein, so wie ich. Wir beide waren alleinstehend, / verwitwet und somit ideales Material für eine romantische Komödie. Das heißt, falls irgendwer ernsthaft auf die Idee käme, so etwas mit alten Leuten zu drehen. Die Golden Girls bilden hier wohl die Ausnahme von der Regel. Der Gedanke daran besaß jedenfalls, zumindest von meiner Seite aus, wenig Anziehungskraft. Mehr noch, er war geradezu abschreckend. Denn wie sähen unsere gemeinsamen Unternehmungen aus? Sollten wir Seite an Seite hinter einem leeren Kinderwagen herjuckeln und unsichtbare Zwillinge am Abend mit Nudeln aus dem Gläschen füttern? Greg beschäftigte einen Hausmeister, der sich auch um den Garten kümmerte, hatte mich aber gebeten, die großen Kübelpflanzen an der Auffahrt und am Pool täglich selbst zu wässern. Etwa 1,5 Wochen nach meiner Ankunft war ich in der Abenddämmerung deshalb wieder einmal mit dem Gartenschlauch unterwegs, als ich hinter mir den quietschenden Kinderwagen hörte. Ich drehte das Wasser ab. Ellie kam über die Auffahrt auf mich zu, ausgerüstet mit einem Schulterfutteral, in dem ein stählerner Stock mit einem Haken am Ende steckte. Sie fragte mich, ob ich wohl auf sei, was ich ihr bestätigte. »Bei mir ist auch alles bestens, Vic. Ich wollte nur die Plätzchen vorbeibringen.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, sagte ich, auch wenn ich inzwischen keinen gesteigerten Wert mehr auf Ihre Haferplätzchen legte. An diesem Abend hatte sie jeweils rote und weiße Kindershorts über die Sitze gebreitet und die Rückenlehnen abermals mit launigen Motto-Shirts drapiert. Auf dem einen stand »See you later, Alligator«, auf dem anderen »After a while, Crocodile«. An echten Kindern hätten solche T-Shirts niedlich ausgesehen, aber so? Ein klares Nein. Dessen ungeachtet war sie meine Nachbarin, die keiner Seele etwas zuleide tat, also sagte ich »Hallo Jake« und »Hallo Joe, wie läuft's denn so?« Ellie ließ ihr klirrend helles Lachen hören. »Ach, wie nett«, rief sie. Doch dann sah sie mir ins Gesicht und sagte »Ich weiß, dass Sie nicht da sind.« Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, Ellie schien daran keinen Anstoß zu nehmen. Nur manchmal sind sie eben doch da. Ich weiß, dass Donna einmal etwas ganz Ähnliches gesagt hatte, Monate nach Teds Tod, als das Wort Scheidung bereits in der Luft lag. »Manchmal sehe ich ihn direkt vor mir«, sagte sie. Meine Entgegnung, das sei schwachsinnig, war nur möglich, weil die Anfangsphase unserer Trauer mittlerweile hinter uns lag und wir uns wieder Gemeinheiten an den Kopf werfen konnten, aber sie sagte nur, überhaupt nicht schwachsinnig, notwendig. Ellies Schulterfutteral verfügte über ein Außenfach und aus diesem holte sie nun einen verschließbaren Plastikbeutel mit Haferplätzchen. Ich nahm sie entgegen und bedankte mich. »Aber kommen Sie doch herein, dann probieren wir sie gemeinsam.« Ich hielt kurz inne und fügte dann hinzu, »die Jungs sind natürlich auch eingeladen.« »Natürlich«, sagte sie, als wäre etwas anderes auch nicht denkbar. Von der Garage führte eine Treppe ins Erdgeschoss. Sie parkte ihren Kinderwagen direkt davor und sagte, »Endstation, alles aussteigen, ab hier wird gelaufen, geht ruhig vor, wir sind eingeladen.« Geduldig verfolgte sie ihren Aufstieg, schließlich deponierte sie das Schulterfutteral in dem Kinderwagen. Als sie meinen interessierten Blick auf den Schlangenstock bemerkte, musste sie lächeln. »Wollen Sie den mal in die Hand nehmen? Sie wären erstaunt, wie leicht er ist.« Ich zog den Stock aus dem Futteral und hielt ihn prüfend hoch. Tatsächlich, er wog nicht mehr als 1,5 Kilo. Edelstahl, aber innen hohl. Mit der Spitze am einen Ende soll man sie aufspießen können, aber sie sind zu flink für mich.